ich bin ein Alper. Dank der Trockenbühne, es macht mich total krank. Ich halt's nicht mehr aus, denn ich bin ein Alper. Ich gehe nach hinaus, nur um mich zu besaufen. Komm mal schon, die Bullen, ich bin nur am Laufen. Ist mir scheißegal, die haben mir nichts zu sagen. Nur weil die Uniformen Gummiknüppel tragen, ja. Ist mir scheißegal, haben wir nichts zu sagen, weil die Uniformen